Coqueville ist ein kleines Dorf, eingezwängt in eine Felsspalte, 2 Meilen von Grand Port entfernt. Ein schöner Sandstrand zieht sich von den baufälligen Häusern hin, die auf halber Höhe an der Steilküste kleben, wie Muscheln, die die Flut zurückgelassen hat. Wenn man auf die Höhen von Grand Port steigt, nach links, sieht man im Westen deutlich die gelbe Fläche des Strandes, einer Flut Goldstaub vergleichbar, die der klaffenden Felsspalte entquollen scheint. Und mit guten Augen unterscheidet man sogar die Häuser wie rötliche Flecken auf dem Stein. Ihr Rauch zieht sich bläulich bis zum Kamm des ungeheuren Gebirgszuges, der den Himmel verdeckt. Coqueville ist ein weltverlorenes Nest. Coqueville hat niemals die Anzahl von 200 Einwohnern erreichen können. Die Schlucht, die sich bis zum Meer hin öffnet und in deren Tiefe das Dorf liegt, gräbt sich in so scharfen Biegungen und so steilen Abhängen in die Erde, dass es fast unmöglich ist, mit Wagen hinzukommen. Das schneidet jede Verbindung ab und isoliert den Ort, indem man 100 Meilen von den benachbarten Siedlungen entfernt zu sein scheint. Mit Grand Port haben die Bewohner daher nur Verbindung durch das Wasser. Da sie fast alle Fischer sind, die vom Meer leben, bringen sie jeden Tag den Fisch in ihren Booten dorthin. Ein großes Kommissionshaus, die Firma Dufeu, kauft ihren Fang in Bausch und Bogen. Der Vater Dufeu ist seit einigen Jahren tot, aber die Witwe Dufeu übernahm das Geschäft. Sie hat einfach einen Angestellten genommen, Monsieur Mouchel. Einen großen, blonden Teufel, der beauftragt ist, die Küste abzufahren und mit den Fischern zu verhandeln. Dieser Monsieur Mouchel ist das einzige Band zwischen Coqueville und der zivilisierten Welt. Coqueville würde einen Geschichtsschreiber verdienen. Es scheint gewiss, dass das Dorf in grauer Vorzeit von den Maé gegründet wurde, einer Familie, die sich dort niederließ, und am Fuße der Steilküste schnell anwuchs. Diese Maé müssen zuerst prächtig gediehen sein, als sie immer nur untereinander heirateten. Denn durch Jahrhunderte hindurch gab es nur die Maé. Dann, unter Louis XIII, erscheint ein Flosch. Man weiß nicht genau, woher er kam. Er heiratete eine Maé und jetzt geschah ein Wunder. Die Flosch gediehen und vermehrten sich so, dass sie schließlich die Maé aufsogen, deren Zahl abnahm, während ihr Vermögen in die Hände der Neuankömmlinge überging. Wahrscheinlich hatten die Flosch frischeres Blut, kräftigere Organe, ein Temperament, das sich besser an dieses raue und windige Meeresklima anpasste. Wie dem auch sei, heute sind sie die Herren von Coqueville. Man begreift, dass diese Verschiebung der Personenzahl und des Reichtums sich nicht ohne schreckliche Erschütterungen vollzogen hat. Die Maé und die Flosch können einander nicht ausstehen. Zwischen ihnen besteht jahrhundertealter Hass. Trotz ihres Verfalls bewahren die Maé den Stolz früherer Eroberer. Schließlich sind sie die Gründer, die Vorfahren. Mit Verachtung sprechen sie vom ersten Flosch, einem Bettler, einem Vagabunden, den sie aus Mitleid bei sich aufgelesen haben, und es wird ihre ewige Verzweiflung sein, ihm eine ihrer Töchter gegeben zu haben. Dieser Flosch hatte nach ihrer Meinung nur eine Brut von Lüstlingen und Dieben in die Welt gesetzt, die ihre Nächte damit verbringen, Kinder zu machen und ihre Tage damit, Erbgut zu erschleichen. Und es gibt keinen Schimpf, mit dem sie nicht den mächtigen Stamm der Flosch überschütten, mit der bitteren Wut jener dezimierten, ruinierten Adligen, die sehen, wie sich das Bürgertum rasch vermehrt, da es im Besitz ihrer Renten und Schlösser ist. Natürlich triumphieren die Flosch ihrerseits ganz unverschämt. Sie genießen, und das macht sie spöttisch. Voller Hohn für die alte Rasse der Maé schwören sie, sie aus dem Dorf zu verjagen, wenn sie sich nicht beugen. Für sie sind es Hungerleider, die anstatt sich mit ihren Lumpen zu brüsten, besser daran täten, sie auszubessern. Coqueville ist also in den Zähnen zweier blutrünstiger Parteien. 130 Einwohner sind entschlossen, die 50 anderen zu verschlingen. Aus dem einfachen Grunde, weil sie die Stärkeren sind. Der Kampf zwischen zwei großen Reichen hat keine andere Geschichte. Unter den Streitigkeiten, die in letzter Zeit Coqueville aufregten, erwähnt man die berühmte Feindschaft der Brüder Fouasse und Tupin und die weithin hörbaren Kämpfe des Ehepaars Rouget. Man muss wissen, dass jeder Einwohner früher einen Spitznamen erhielt, der heute fast zu einem Familiennamen geworden ist. Denn es war schwierig, sich unter den Kreuzungen der Mahé und der Floche auszukennen. Rouget hat sicher einen Vorfahren mit rotblondem Haar. Was Fouasse und Tupin betrifft, so wurden sie so genannt, ohne dass man wusste, weshalb. Denn viele Spitznamen haben auf die Dauer jeden vernünftigen Sinn verloren. Nun hatte die alte Françoise, eine muntere Person von 80 Jahren, die noch lebte, Fouasse eine Mahé geboren. Dann, als sie Witwe geworden war, hatte sie sich noch einmal mit einem Floche verheiratet und hatte Tupin zur Welt gebracht. Daher stammte der Hass der beiden Brüder, umso mehr als die Fragen der Erbschaft diesen Hass anfachten. Bei den Rouget prügelte man sich braun und blau, weil Rouget seine Frau Marie beschuldigte, ihn mit einem Floche zu betrügen, dem großen Brisemotte, einem kompakten, dunklen Kerl, auf den er sich schon zweimal mit einem Messer gestürzt hatte, heulend, er würde ihm den Bauch aufschlitzen. Rouget, ein nervöser kleiner Mann, war sehr jähzornig. Aber was Coqueville damals in Atem hielt, waren weder die Wutausbrüche der Rouget noch die Streitigkeiten von Tupin und Fouasse. Ein ungeheures Gerücht ging um. Delphin, ein Mahé, ein Bursche von 20 Jahren, wagte es, die schöne Margot, die Tochter von Lacueil, zu lieben, dem reichsten der Floche und dem Bürgermeister des Ortes. Dieser Lacueil war wirklich eine beachtliche Persönlichkeit. Man nannte ihn Lacueil oder den Zopf, weil sein Vater unter Louis-Philippe noch als letzter sein Haar geflochten hatte, mit der Hartnäckigkeit eines Greises, der an den Moden seiner Jugendzeit festhält. Lacueil also besaß das eine der beiden großen Fischerboote von Coqueville, den Zephyr. Bei weitem das Beste, ganz neu und fest zu Wasser. Das andere große Schiff, der Walfisch, eine verfaulte Kiste, gehörte Rouget, dessen Matrosen Delphin und Fouasse waren, während Lacueil, Tupin und Brisemotte mitnahmen. Diese beiden waren unerschöpflich im Spottgelächter über den Walfisch, einen alten Holzschuh, der, wie sie sagten, eines schönen Tages in den Wellen wie eine Handvoll Dreck zergehen würde. Als nun Lacueil erfuhr, dass dieser Lump Delphin, der Schiffsjunge des Walfisch, sich erlaubte, um seine Tochter herumzustreichen, verabreichte er Margot zwei sorgfältige Ohrfeigen, einfach um ihr klarzumachen, dass sie niemals die Frau eines Mahé werden würde. Sofort schrie Margot wütend, dass sie die beiden Ohrfeigen an Delphin weitergeben würde, wenn er sich nur erlaube, ihr zu nahe zu kommen. Es war ärgerlich, wegen eines Jungen geohrfeigt zu werden, den sie nicht einmal angesehen hatte. Margot, die mit 16 Jahren stark wie ein Mann und schön wie eine Dame war, stand in dem Ruf Liebhabern gegenüber sehr verächtlich und hartherzig zu sein. Und darüber, über diese Geschichte mit den zwei Ohrfeigen, über die Frechheit Delphins und über die Wut von Margot, gab es natürlich endlosen Klatsch in Coqueville. Immerhin sagten einige, dass Margot im Grunde gar nicht so wütend sei, wenn sie Delphin um sich herumstreichen sehe. Dieser Delphin war ein kleiner blonder Kerl, die Haut war ihm von der Seeluft goldig gebräunt und das dichte, krause Haar fiel ihm in Stirn und Nacken. Er war sehr stark, trotz seiner kleinen Gestalt. Er war gut in der Lage, dreimal größere Kerle als er zu verprügeln. Man erzählte, dass er sich manchmal davonstahl und die Nacht in Grand Port verbrachte. Das verschaffte ihm bei den Mädchen den Ruf eines Abenteurers. Sie beschuldigten ihn untereinander, ein Genießer zu sein, ein vager Ausdruck, worunter sie sich allerlei unbekannte Freuden vorstellten. Wenn Margot von Delphin sprach, geriet sie gleich in Zorn. Er lächelte verstohlen, betrachtete sie mit schmalen, funkelnden Augen und ließ sich nicht im geringsten von ihrer Verachtung und ihren Zornausbrüchen beeindrucken. Er ging an ihrer Tür vorbei, schlich an den Büschen entlang, lauerte stundenlang auf sie, mit der Geduld und der Geschmeidigkeit einer Katze, die einer Meise auflauert. Und wenn sie ihn plötzlich hinter sich bemerkte, so nahe manchmal, dass sie ihn an der Wärme seines Atems erriet, floh er nicht. Er nahm eine so sanfte und traurige Miene an, dass ihr der Atem stockte. Ihren Zorn fand sie erst wieder, wenn er schon weit weg war. Gewiss, wenn ihr Vater sie sähe, schlüge er sie wieder. Nein, das konnte nicht so weitergehen. Aber vergebens schwur sie sich, dass Delphin eines Tages die beiden Ohrfeigen bekommen würde, die sie ihm versprochen hatte. Sie ergriff niemals die Gelegenheit, sie ihm zu verabreichen, wenn er da war. Deshalb meinten die Leute, sie täte besser daran, nicht so viel davon zu sprechen, da sie ja doch die Ohrfeigen schließlich für sich behalten würde. Niemand glaubte jedoch, dass sie jemals die Frau von Delphin werden könnte. Man sah ihren Fall als Schwäche eines koketten Mädchens. Aber eine Heirat zwischen dem Ärmsten der Mahé, einem Jungen, der nicht 6 Hemden in die Ehe zu bringen hatte, und der Tochter des Bürgermeisters, der Erbin des reichsten Floch, wäre einfach ungeheuerlich erschienen. Die bösen Zungen sagten, dass sie doch trotzdem mit ihm gehen könne, aber ihn ganz sicher nicht heiraten würde. Ein reiches Mädchen nimmt das Vergnügen, wie es kommt. Und wenn sie ein bisschen schlau ist, begeht sie keine Dummheit. Kurz, ganz Coqueville interessierte sich für die Geschichte und war neugierig darauf, wie sich die Dinge entwickeln würden. Würde Delphin seine 2 Ohrfeigen bekommen? Oder würde sich Margot auf die Wangen küssen lassen, in irgendeinem Winkel der Schlucht? Man musste abwarten. Einige waren für die Ohrfeigen, andere für die Küsse. Coqueville war in Aufruhr. Im Dorf gab es nur 2 Personen, die weder zu den Mahé noch zu den Floch gehörten, der Pfarrer und der Feldhüter. Der Feldhüter, ein großer, hagerer Mann, dessen Name man nicht kannte, den man aber den Kaiser nannte, wahrscheinlich weil er unter Charles Dixième gedient hatte, übte in Wirklichkeit keine ernsthafte Überwachung der Gemeinde, die nur nackte Felsen und öde Weide besaß, aus. Ein Unterpräfekt, der ihn protegierte, hatte ihm hier ein Ämtchen gegeben, wo er in Frieden sein ziemlich geringes Einkommen verzehren konnte. Was den Abbé Radiguet angeht, so war es einer jener einfältigen Priester, die die Bischöfe in dem Wunsch, sich ihrer zu entledigen, in irgendeinem verlorenen Nest begraben. Er lebte rechtschaffen, war wieder Bauer geworden, grub seinen kleinen Garten um, den er dem Felsen abgerungen hatte, rauchte seine Pfeife und sah seinen Salatstauden beim Wachsen zu. Sein einziger Fehler war seine Naschhaftigkeit, die er nicht befriedigen konnte, denn er war gezwungen, den Makrelen zu huldigen und den Apfelwein zu trinken, manchmal mehr, als er davon vertragen konnte. Im Übrigen war er Vater seiner Pfarrkinder, die von Zeit zu Zeit eine Messe hören kamen, um ihm eine Freude zu machen. Aber auch der Pfarrer und der Feldhüter hatten Partei ergreifen müssen, nachdem es ihnen lange Zeit gelungen war, neutral zu bleiben. Jetzt hielt der Kaiser zu die Mahé, während der Abbé Radiguet die Floch unterstützte. Da der Kaiser vom Morgen bis zum Abend wie ein Bourgeois dahinlebte und es satt hatte, die Schiffe zu zählen, die von Grand Port abfuhren, hatte er sich einfallen lassen, die Dorfpolizei zu spielen. Aus geheimem Instinkt für die Erhaltung der sozialen Ordnung war er Anhänger der Mahé geworden. Er gab Fouas gegen Tupin recht, er versuchte die Frau von Rouget in Flagranti mit Brismotte zu ertappen, besonders aber drückte er beide Augen zu, wenn er Delphin in den Hof von Margot schleichen sah. Das Schlimmste war, dass dieses Treiben heftigen Streit zwischen dem Kaiser und seinem natürlichen Vorgesetzten, dem Bürgermeister Lacœil, auslöste. Da er die Disziplin achtete, hörte der Erste die Vorwürfe des Zweiten an, dann begann er wieder nur nach seinem Kopf zu handeln. Das brachte den Zerfall der öffentlichen Gewalt von Coqueville mit sich. Man konnte nicht an dem Schuppen, der mit dem Namen Bürgermeisterei geziert war, vorbeigehen, ohne von lautem Streit betäubt zu werden. Auf der anderen Seite ermunterte der Abbé Radiguet, der mit den siegreichen Floches verbündet war, weil diese ihn mit herrlichen Makrelen überhäuften, heimlich den Widerstand der Frau von Rouget und drohte Margot mit den Flammen der Hölle, wenn sie sich von Delphin auch nur mit dem kleinen Finger berühren ließe. Mit einem Wort, in Coqueville herrschte völlige Anarchie. Die Armee lehnte sich gegen die zivile Gewalt auf, die Religion duldete bürgerliche Genüsse. Ein ganzes Volk von 180 Einwohnern fraß sich in einem Loch auf angesichts des unermesslichen Meeres und des unendlichen Himmels. Allein Delphin bewahrte inmitten dieses aufgeregten Coqueville sein Lächeln eines verliebten Jungen, dem alles gleichgültig war, wenn nur Margot ihm gehören könnte. Er legte ihr Schlingen, wie wenn man Kaninchen jagt. Doch war er trotz seines närrischen Gebarens besonnen. Er wollte, dass der Pfarrer sie trauen solle, damit die Freude ewig wäre. Eines Abends erhob Margot endlich die Hand auf einem Fußweg, wo er ihr aufgelauert hatte. Aber sie wurde ganz rot, denn ohne die Ohrfeige abzuwarten, hatte er die Hand, die ihn bedrohte, ergriffen und küsste sie feurig. Da sie zitterte, sagte er mit leiser Stimme, »Ich liebe dich. Willst du mich?« »Niemals«, schrie sie empört. Er hob die Schultern, dann sagte er sanft mit ruhiger Miene, »Sag das doch nicht. Wir beide werden sehr glücklich sein. Du wirst sehen, wie schön das ist.« An jenem Sonntag war das Wetter scheußlich. Eines jener plötzlichen Gewitter brach los, die an den steinigen Ufern von Grand Port schreckliche Stürme entfesseln. Gegen Abend bemerkte man in Coqueville ein Schiff in Seenot, das vom Wind getrieben wurde. Aber die Dunkelheit nahm zu, man konnte nicht daran denken, ihm Hilfe zu bringen. Seit dem Vorabend waren der Sephir und der Walfisch in dem kleinen natürlichen Hafen, den zwei Granitblöcke links vom Strand bildeten, festgemacht. Weder Lacœil noch Rouget hatten gewagt, auszulaufen. Das Schlimmste war, dass Monsieur Mouchel, der Vertreter der Witwe Dufeu, sich am Sonnabend die Mühe gemacht hatte, persönlich zu kommen, um ihnen eine Prämie zu versprechen, wenn sie sich ernsthaft anstrengen würden. Es fehlte an Fischen und man beklagte sich in den Markthallen. So haderte man schlecht gelaunt in Coqueville, als man sich am Sonntagabend bei strömendem Regen zu Bett legte. Es war die alte Geschichte. Die Bestellungen kamen, wenn das Meer seine Fische nicht hergab. Und das ganze Dorf sprach von jenem Schiff, das man im Sturm hatte vorbeifahren sehen und das jetzt schon auf dem Grund des Meeres ruhen musste. Am nächsten Tag, am Montag, war der Himmel immer noch düster. Die hochgehende See grollte noch und konnte sich nicht beruhigen, obwohl der Wind weniger stark war. Er legte sich völlig, aber die Wellen behielten ihr wütendes Brausen. Trotz allem fuhren die beiden Schiffe am Nachmittag aus. Gegen 4 Uhr kehrte der Sephir zurück und hatte nichts gefangen. Während die Matrosen Tupin und Brismotte ihn in dem kleinen Hafen festmachten, drohte Lacœil, der wütend am Strande stand, dem Ozean mit der Faust. Margot war da mit dem halben Dorf. Sie betrachtete die letzten Wogen des Sturmes und teilte den Zorn ihres Vaters gegen das Meer und den Himmel. »Wo ist denn der Walfisch?« fragte jemand. »Dort, hinter der Klippe«, sagte Lacœil, »wenn dieses Gerippe heute ganz zurückkommt, hat es Glück gehabt.« Er war voller Verachtung. Dann gab er zu verstehen, dass es die Mae anstünde, ihre Haut derartig zu Markte zu tragen. Wenn man nicht einen zubesitze, dann könne man ja krepieren. Er zöge es vor, Monsieur Mouchel sein Wort nicht zu halten. Indessen blickte Margot suchend nach der Felsklippe, hinter der sich der Walfisch befand. »Vater«, fragte sie endlich, »haben Sie etwas gefangen?« »Die«, schrie er, »nicht das Geringste.« Er beruhigte sich und fügte, als er den Kaiser grinsen sah, leiser hinzu. »Ich weiß nicht, ob Sie etwas gefangen haben, aber da Sie niemals etwas fangen...« »Vielleicht haben Sie heute doch etwas gefangen«, sagte der Kaiser boshaft. »Wir werden ja sehen.« Lacueil wollte wütend antworten, aber der Abbé Radiguet, der dazu kam, beruhigte ihn. Von der Plattform der Kirche aus hatte der Abbé den Walfisch gesehen, und das Boot schien irgendeinen großen Fisch zu jagen. Diese Neuigkeit erregte Coqueville. In der Gruppe, die am Strand versammelt war, gab es Floch und Mae. Die einen wünschten, dass das Boot mit einem märchenhaften Fang zurückkäme, die anderen hofften, dass es leer wiederkäme. Margot stand hoch aufgerichtet und blickte unverwandt aufs Meer. »Da sind sie«, sagte sie kurz. In der Tat. Ein schwarzer Punkt erschien hinter der Klippe. Alle schauten hin. Man hätte denken können, ein Korken tanzte auf dem Wasser. Der Kaiser sah nicht einmal den schwarzen Punkt. Man musste von Coqueville sein, um auf diese Entfernung den Walfisch zu erkennen und die, die ihn lenkten. »Seht«, sagte Margot, die die besten Augen von allen hatte, »Fouas und Rouget rudern, der Kleine steht vorn.« Sie nannte Delphin den Kleinen, um ihn nicht beim Namen zu nennen. Und von da an verfolgte man den Weg des Bootes und versuchte, sich dessen seltsame Bewegung zu erklären. Wie der Pfarrer sagte, schien es irgendein Fisch zu jagen, der vor ihm floh. Das schien außerordentlich. Der Kaiser behauptete, dass sicherlich das Netz ihnen verloren gegangen war. Aber Lacueil schrie, dass es Faulpelze wären und sie sich amüsierten. Sicherlich fischten sie keine Seehunde. Alle Floch lachten über diesen Witz, während die Mae gereizt erklärten, dass Rouget doch ein famoser Kerl sei, dass er sein Leben wage, während andere beim geringsten Luftzug lieber aufs Land zurückkämen. Der Abbé Radiguet musste sich wieder ins Mittel legen, denn es lagen Ohrfeigen in der Luft. »Was haben Sie denn?« sagte plötzlich Margot. »Sie sind wieder verschwunden.« Man hörte auf, sich zu bedrohen, und alle suchten den Horizont ab. Der Walfisch war wieder hinter der Klippe versteckt. Diesmal wurde selbst Lacueil unruhig. Er konnte sich dergleichen Manöver nicht erklären. Die Angst, dass Rouget wirklich im Begriff war, Fische zu fangen, brachte ihn außer sich. Niemand verließ den Strand, obwohl man eigentlich nichts Besonderes sah. Man blieb fast 2 Stunden dort. Man wartete immer auf das Boot, das von Zeit zu Zeit erschien und dann wieder verschwand. Schließlich zeigte es sich überhaupt nicht mehr. Lacueil erklärte, dass es untergegangen sein müsse, denn in seiner Wut hatte er insgeheim diesen schrecklichen Wunsch. Und da gerade die Frau von Rouget mit Brismotte da war, betrachtete er sie beide grinsend, während er Tupin auf die Schulter schlug, um ihn schon über den Tod seines Bruders zu trösten. Aber er hörte auf zu lachen, als er seine Tochter Margot sah, hoch aufgerichtet und stumm, die Augen ins Weite gerichtet. »War das etwa wegen Delphin?« »Was hast du hier zu suchen?« schimpfte er. »Willst du dich nach Hause scheren? Nimm dich in Acht, Margot!« Sie rührte sich nicht. Dann sagte sie plötzlich, »Da sind sie.« Ein allgemeiner Schrei der Überraschung ertönte. Margot mit ihren guten Augen schwor, dass sie nicht eine Seele mehr in dem Boot sehe, weder Rouget noch Fouas noch sonst jemanden. Der Walfisch trieb verloren im Wind, drehte sich alle Augenblicke um sich selbst und schaukelte faul hin und her. Glücklicherweise hatte sich eine Westbrise erhoben und trieb ihn dem Ufer zu. Aber sonderbar hin und her schaukelnd. Jetzt kam ganz Coqueville an den Strand, die einen riefen die anderen. Es blieb nicht ein Mädchen in den Häusern, um auf die Suppe aufzupassen. Eine Katastrophe hatte sich ereignet, irgendetwas Unerklärliches, dessen Seltsamkeit die Köpfe verwirrte. Marie, die Frau von Rouget, glaubte nach kurzer Überlegung in Tränen ausbrechen zu müssen. Dupin gelang es nur, eine betrübte Miene aufzusetzen. Alle Mahé waren verzweifelt, während sich die Floche um eine anständige Haltung bemühten. Margot hatte sich hingesetzt, als ob ihre Beine sie nicht mehr trügen. »Was hast du hier noch zu suchen?« schrie Lacueil, der sie zu seinen Füßen sah. »Ich bin müde«, antwortete sie nur. Und sie wandte ihr Gesicht zum Meer, den Kopf zwischen den Händen, die Finger über den Augen und betrachtete unverwandt das Boot, das noch fauler auf den Wellen schaukelte. Es schien, als ob das gute Boot zu viel getrunken hätte. Doch die Vermutungen wurden weiter ausgetauscht. Vielleicht waren die drei Männer ins Wasser gefallen. Nur alle drei auf einmal? Das schien zu komisch. Lacueil hätte gern den anderen weiß gemacht, dass der Walfisch geplatzt sei, wie ein faules Ei. Aber das Boot trotzte immer noch dem Meer. Man zuckte die Schultern. Dann, als ob die drei Männer wirklich umgekommen wären, erinnerte er sich daran, dass er Bürgermeister war und sprach von den Formalitäten. »Lassen Sie doch«, schrie der Kaiser, »stirbt man denn auf so dumme Art? Wenn sie hineingefallen wären, wäre der kleine Delphin schon hier.« Ganz Coqueville musste zugeben, Delphin schwamm wie ein Hering. Aber wo konnten dann die drei Männer sein? Man schrie, »Ich sage dir ja, ich sage dir nein! Zu dumm, nur selbst dumm!« Und die Dinge kamen so weit, dass man Ohrfeigen austauschte. Der Abbé Radiguet musste an die Versöhnlichkeit appellieren, während der Kaiser Stöße austeilte, um die Ordnung wiederherzustellen. Indessen tanzte das Boot weiter vor den Leuten daher, ohne sich zu beeilen. Es schien sich im Walzerschritt über die Zuschauer lustig zu machen. Die Flut brachte es heran und ließ es das Land in langen, rhythmischen Verbeugungen begrüßen. Wirklich, das war ein verrücktes Boot. Margot, den Kopf in den Händen, schaute immer noch hin. Ein Kahn hatte soeben den Hafen verlassen, um dem Walfisch entgegenzufahren. Brismotte war so ungeduldig, als ob es ihn verlangte, der Frau von Rouget Gewissheit zu bringen. Von jetzt an interessierte sich ganz Coqueville für den Kahn. Die Stimmen wurden lauter. Nun sah er etwas. Der Walfisch kam näher, mit seiner geheimnisvollen und spöttischen Miene. Endlich sah man Brismotte aufstehen und in das Boot schauen, von dem er endlich ein Tau hatte ergreifen können. Alle hielten den Atem an. Aber plötzlich brach er in Lachen aus. Das war eine Überraschung. Was hatte er denn zu lachen? »Was gibt's? Was ist los?« rief man ihm wütend zu. Er lachte noch lauter, ohne zu antworten. Er machte Zeichen, wie um zu sagen, man würde schon sehen. Dann, nachdem er den Walfisch an den Kahn angebunden hatte, schleppte er ihn ab. Und ein unerwartetes Schauspiel verblüffte Coqueville. Auf dem Boden des Bootes lagen die drei. Rouget, Delphin, Fouas. Ausgestreckt auf dem Rücken, schnarchten mit geballten Fäusten und waren total betrunken. In ihrer Mitte lag ein offenes Fässchen, irgendein Fässchen, das sie voll im Meer gefunden hatten und von dem sie gekostet hatten. Ohne Zweifel war es sehr gut, denn sie hatten alles getrunken, bis auf einen Liter, der ins Boot gelaufen war und sich dort mit dem Seewasser vermischt hatte. »Ach, das Schwein«, schrie die Frau von Rouget brutal und hörte auf zu flennen. »Na, ein sauberer Fischfang«, sagte Lacueil und zeigte einen großen Abscheu. »Du lieber Himmel«, antwortete der Kaiser, »man fängt, was man kann. Sie haben wenigstens ein Fässchen gefangen, wogegen andere gar nichts gefangen haben.« Der Bürgermeister schwieg. sehr verärgert. Cockwill schrie durcheinander. Jetzt verstand man. Wenn die Boote betrunken sind, tanzen sie wie die Menschen. Und dieses da hatte wirklich den Bauch voll Likör. Ach, der Spitzbube, der Säufer. Er trieb sich auf dem Ozean herum wie ein Trunkenbold, der sein Haus nicht mehr erkennt. Und Cockwill lachte und ärgerte sich. Die Mae fanden es amüsant, während es die Flosch widerlich fanden. Man umringte den Walfisch. Man reckte die Hälse. Man riss die Augen auf, um die drei Männer schlafen zu sehen, die verklärte Mienen zeigten, ohne die Menge zu ahnen, die sich über sie beugte. Die Flüche und das Gelächter kümmerten sie nicht. Rouget hörte nicht, wie seine Frau ihm vorwarf, alles zu vertrinken. Fouas spürte nicht die tückischen Fußtritte, mit denen sein Bruder Tupin ihm die Seite bearbeitete. Delphin sah hübsch aus, so betrunken, mit seinem blonden Haar, mit rosiger Miene, in völliger Verzückung. Margot hatte sich erhoben und betrachtete den Kleinen still und mit strenger Miene. »Man muss sie zu Bett bringen«, rief eine Stimme. Aber da öffnete Delphin gerade die Augen. Er ließ entzückte Blicke über die Menge wandern. Man bestürmte ihn von allen Seiten mit Fragen, mit einer Heftigkeit, die ihn ein bisschen verwirrte, umso mehr, als er noch völlig betrunken war. »Nur was?« stotterte er. »Das ist ein kleines Fässchen. Es gibt keinen Fisch. Also haben wir ein kleines Fässchen gefangen.« Mehr brachte er nicht zustande. Bei jedem Satz fügte er nur hinzu, »Das war sehr gut.« »Aber was war in dem Fässchen?« fragte man ihn wütend. »Ich weiß nicht. Das war sehr gut.« Jetzt brannte Cockwill darauf, es zu erfahren. Alle senkten die Nasen zum Boot und schnupperten heftig. Sie stimmten alle darin überein, dass es nach Likör roch. Nur erriet niemand, nach welchem. Der Kaiser, der sich rühmte, von allem getrunken zu haben, was ein Mann überhaupt trinken kann, sagte, er werde es untersuchen. Er nahm feierlich ein bisschen von der Flüssigkeit, die auf dem Boden des Bootes schwamm, in die hohle Hand. Plötzlich war Stille in der Menge. Man wartete. Aber der Kaiser, nachdem er einen Schluck gekostet hatte, schüttelte den Kopf, als ob er sich noch nicht ganz im Wahren sei. Er kostete zweimal, immer unsicherer, mit unruhiger und überraschter Miene, und er musste erklären, »Ich weiß nicht, das ist komisch.« Wenn kein Meerwasser dabei wäre, wüsste ich es sicher. Meiner Treu, das ist komisch. Man sah sich an. Man war betroffen, dass selbst der Kaiser nicht wagte, sich auszusprechen. Cockwill betrachtete das leere Fässchen voll Ehrfurcht. »Das war sehr gut«, sagte noch einmal Delphin, der sich nicht um die Leute zu kümmern schien. Dann zeigte er mit großer Geste auf das Meer und fügte hinzu, »Wenn ihr wollt, es gibt noch mehr davon. Ich hab sie gesehen. Kleine Fässchen, kleine Fässchen, kleine Fässchen.« Er wiegte sich in diesem Refrain, den er vor sich hinsang, und betrachtete Margot sanft. Er hatte sie eben erst bemerkt. Wütend hob sie die Hand zum Schlag, aber... Er schloss nicht einmal die Augen. Er erwartete die Ohrfeige mit zärtlicher Miene. Der Abbé Radiguet, durch diese unbekannte Delikatesse neugierig gemacht, tauchte auch den Finger in das Boot und leckte ihn ab. Wie der Kaiser schüttelte er den Kopf. Nein, das kannte er nicht. Das war erstaunlich. Man war sich nur in einem Punkte einig. Das Fässchen musste Strandgut von dem Schiff in Seenot sein, das sie am Sonntag bemerkt hatten. Englische Schiffe brachten oft Ladungen mit Likören und feinen Weinen nach Grand Port. Nach und nach verblich der Tag und die Leute zogen sich schließlich in der Dunkelheit zurück. Aber Lacueil blieb, ergriffen und bewegt von einem Gedanken, den er nicht aussprach. Er blieb stehen, hörte ein letztes Mal Delphin den man nach Hause brachte und der mit seiner singenden Stimme wiederholte: »Kleine Fässchen, kleine Fässchen, kleine Fässchen. Wenn ihr welche wollt, es gibt noch welche.«